Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Bevor ich mit dem Thema, um das es heute gehen soll, wirklich anfange, einige gute Nachrichten. Wir haben 6 Jahre lang Alpha Centauri gemacht mit einem Kreidestummel, der ungefähr so groß war. Seit heute liegen hier 2 Kreide, funkelnagelneue Kreidestücke im Studio. Von dieser Länge. Sie können sich also ausrechnen, das sind 6 Jahre. Das heißt also, wir haben also mit 2 großen Kreidestücken ungefähr noch 24 Jahre Alpha Centauri vor uns. Gott sei Dank. Worum geht's heute? Es geht mal wieder, ich muss es so sagen, es geht mal wieder um schwarze Löcher. Allerdings um einen Vorgang, den man erst seit relativ kurzer Zeit wirklich zum ersten Mal richtig beobachtet hat. Es geht um einen, ja, wie soll man sagen, um eine Art von merkwürdigen Kannibalismus. Es geht um die Frage, fressen schwarze Löcher Sterne? Ja. Kann sowas passieren, ja? Dass ein schwarzes Loch quasi ohne sonst irgendwas zu sich zu nehmen, einen ganzen Stern in sich aufnimmt. Und vor allen Dingen kann man das beobachten. Ja? Und naja, wenn ich so anfange, dann können Sie sich vorstellen, dass man das natürlich tatsächlich beobachten kann. Woran zeigt sich ein schwarzes Loch? Ein schwarzes Loch zeichnet sich ja dadurch aus, dass es eigentlich schwarz ist. Das haben wir ja schon oft genug besprochen, brauchen wir gar nicht mehr drüber zu reden. Aber das schwarze Loch zeichnet sich vor allem physikalisch dadurch aus, dass es seine Umgebung massiv agitiert. Es zwingt die Umgebung, es zwingt dir etwas auf, nämlich der hohe Energieinhalt, der dadurch entstanden ist, dass dieses schwarze Loch große Massenmengen in einem sehr kleinen Volumen zusammengepresst, das ist ja ein schwarzes Loch, ist für die Umgebung in gewisser Weise keine Willensfreiheit mehr möglich. Denn alles, was da in die Nähe des schwarzen Loches kommt, muss sich in das schwarze Loch hineinbegeben, wird also beschleunigt, wird heiß und strahlt. Normalerweise ist es so, dass die Leuchtkraft eines solchen schwarzen Loches, sehr interessant, ne, dass es ja eigentlich schwarz ist, aber wir trotzdem von einer Leuchtkraft sprechen, dass die Leuchtkraft dieses schwarzen Loches dadurch gegeben ist, dass eine gewisse Menge von Masse, also M, in Energie umgewandelt wird, also E. Das heißt, wir sind in anderen Worten bei Einsteins Relativitätstheorie, E ist gleich mc². Leuchtkraft hat was mit Leistung zu tun. Leistung ist Energie pro Zeit. Also ist die Leuchtkraft, die wir sehen, die Veränderung einer Masse in einer bestimmten Zeiteinheit. Und das nennt man, weil es sich dabei im Regelfall um eine Scheibe handelt, die sich um das Loch herum gebildet hat. Und dass die Vorgänge in der Scheibe nennt man Akkretion. Also das Material wird auf das schwarze Loch hin transportiert. Spricht man von einer sogenannten Akkretionsrate. Das Irre ist jetzt, dass man also die Leuchtkraft eines zentralen Objektes in einer Milchstraße oder irgendwo eines schwarzen Loches irgendwo in der Milchstraße dadurch gegeben ist, wie viel Masse dieses schwarze Loch frisst. Also kann man praktisch aus der, ja, auf der Massenaufnahmerate kann man ausrechnen, wie hell das Ding wird. Soweit, so gut. Normalerweise, wie ich schon sagte, ist es so, dass das Material, im Regelfall Gas, um ein schwarzes Loch herum sich in einer Scheibe ansammelt. Die Scheibe reibt aneinander, dadurch geht Drehimpuls verloren. Drehimpuls ist klar, Rotationsenergie. Dieser Drehimpuls wird also sozusagen auf einige wenige Teilchen nach außen übertragen. Und da ja nun die Bahn um ein kompaktes Objekt herum, wie überhaupt um jedes Objekt herum, das schwer ist, dadurch gegeben ist, dass die Gravitationskraft auf der einen Seite zieht, die Zentrifugalkraft auf der anderen Seite nach außen zieht, ist der Verlust von Rotationsenergie immer damit einhergehend, das Material ganz langsam auf dieses Loch oder auf das kompakte Objekt sich zubewegt. So funktioniert die Akkretion. Ich will gar nicht auf die Details gehen. Entscheidend ist, man kann aus der Leuchtkraft ausrechnen, wie viel muss ein schwarzes Loch an Material aufgenommen haben, um so hell seine Umgebung zum Leuchten zu bringen. Denn dadurch, dass das Material auf das Loch zufällt, wird es heiß. Heiß heißt hoher Energieinhalt, es strahlt. Und wenn das Zeug dann weg ist, wenn es also ins Loch gefallen ist, also hinter dem Horizont verschwunden ist, hinter dem Schwarzschildradius verschwunden ist, dann müsste eigentlich die Leuchtkraft wieder runtergehen. Wenn man aber jetzt so eine ständige, ich bereite Sie jetzt, nur unter uns, ich bereite Sie einfach nur darauf vor, dass ein solcher Vorgang durch eine Scheibe gewissermaßen eine ständige Leuchtkraft bereitstellt. Solange nur die Scheibe gefüttert wird, strahlt dieses Objekt auch. So, das müssen Sie sich jetzt merken. Alles klar? Okay. Jetzt ist die Standardfolklore in der Astrophysik eigentlich, jede Galaxie hat in ihrem Zentrum ein schwarzes Loch. Jetzt nicht so ein kleines schwarzes Loch von nur so ein paar Sonnenmassen, sondern so ein richtiges schwarzes Loch, schon mal von einer Million, schon mal von ein paar hundert Millionen, in einigen Fällen von ein paar hundert Milliarden, ich will mich nicht übertreiben, aber von einigen Milliarden Sonnenmassen. Also richtig große schwarze Löcher. Was diese schwarzen Löcher im Innern einer Galaxie alles machen können, das kennt man vom Phänomen der Quasare. Die sind unglaublich hell, obwohl sie wahnsinnig weit weg sind. Deswegen weiß man, die Quasare, Objekte, die unglaublich hell sind und sehr weit weg sind, müssen große Mengen an Massen pro Jahr verarbeiten. Man spricht von einer Akkretionsrate zum Beispiel von 1 bis 10 Sonnenmassen pro Jahr. Da geht also richtig was los, deswegen sind die so wahnsinnig hell. Nun gibt es aber auch Galaxienzentren, die strahlen überhaupt nicht. Die sind völlig dunkel. Also jetzt abgesehen von den Sternen, die natürlich da sind. Denn Sterne sind ja immer da in Galaxien. Sonst wäre es ja keine Galaxie. Eine Galaxie ist eine Sternenansammlung und die Sternenkonzentration im Innern einer Galaxie ist am allerhöchsten. Es gibt also Galaxien, von denen wissen wir nicht, ob im Innern ein schwarzes Loch da ist, weil die zentrale Quelle völlig unsichtbar ist. Was hat die gemacht? Nun, die hat über die Jahrmillionen, über die Jahrmilliarden sozusagen ihre Umgebung schon völlig freigefressen. Und da kann man also nicht mehr feststellen, ob da ein schwarzes Loch da ist oder nicht. Oder doch. Nun, es gibt eben Verfahren, da kann man es doch. Und manchmal hat man ganz großes Glück, dann findet man etwas heraus, was man erst eigentlich nach Hunderten, Tausenden von Jahren Beobachtung finden können sollte. Aber manchmal ist die Natur einfach so angenehm und zeigt sich. Was ist da passiert? Also ich sagte ja schon, jede Galaxie hat im Innern Sterne. Und die Sterne sind besonders dicht gepackt. Und natürlich ist so ein schwarzes Loch etwas, wenn da ein schwarzes Loch ist, da müssen wir davon ausgehen, Standardfolklore, Sie entsinnen sich. Also wenn da so ein schwarzes Loch ist, dann wird es natürlich die Bewegung von Sternen auch beeinflussen. Hier in unserer Milchstraße zum Beispiel können wir inzwischen die Bewegung von einzelnen Sternen in der Nähe des zentralen schwarzen Loches unserer Milchstraße, 2 Millionen Sonnenmassen übrigens, können wir sehr genau messen. Wir wissen, da ist tatsächlich ein schwarzes Loch da. Aber bei manchen Galaxien zeigt sich gar nichts. Die Sterne laufen völlig in Ordnung, ganz normal um dieses Zentrum herum. Und man muss sehr genau beobachten, um da was zu sehen. Im Jahre 1990 schaute man sich eine Galaxie, deren Namen ich jetzt hoffentlich richtig zusammenbringe, also RXJ 1242-11, ich meine, ist jetzt nur ein Name. Ich sehe allgemeines Nicken, war offenbar in Ordnung. Ja, das ist nicht so einfach. Ich meine, ein Name wie Andromeda kann man sich leicht merken. Aber RJX 1242-11 liegt daran, dass wir inzwischen so viele Galaxien kennen, dass wir keine Namen mehr dafür haben. Bei diesem Objekt hat man 1990 mit einem Röntgenteleskop hingeguckt. Ja, Röntgenteleskop draußen im All. Das heißt, man kann ja nicht von der Erde aus beobachten, sondern nur mit Hilfe von einem Röntgensatelliten. Und da war das Ding relativ dunkel im Röntgenbereich. 1992 hat man nochmal hingeguckt. Da war der Kern dieser Galaxie sehr hell. Sehr hell. Diese Galaxie zeichnete sich dadurch aus, dass sie also über alle Maße Röntgenstrahlung abgab. 1999, 7 Jahre später, hat man wieder hingeguckt. Im Jahr 2001 hat man nochmal hingeguckt. Und da war die Leuchtkraft des zentralen Objektes um einen Faktor 200 gesunken. Man sah so gut wie überhaupt keine Röntgenstrahlung mehr. Viel, viel, viel weniger als das, was man noch Jahre zuvor beobachtet. Was war da passiert? Nun, ich sagte ja schon zu Beginn der Sendung, die einzige Möglichkeit, eine Dauerleuchtkraft im Zentrum einer Milchstraße zu erzeugen, als Akkretion auf ein schwarzes Loch, ist eine Scheibe, eine Gasscheibe, dass eben Gas ständig nachfließt. Aber bei so einem Ausbruch, wie man ihn da gesehen hat, was muss denn da passiert sein? Denn es war was ganz Merkwürdiges. Man hat es zwar im Röntgenbereich beobachtet, diesen Ausbruch, aber in den anderen Spektralbereichen war das nicht zu sehen. Also im optischen war es nicht auffällig und im Radiobereich auch nicht. Was ist denn da passiert? Wieso hat denn die Strahlung da nur in dem Röntgenbereich ihre stattgefunden? Warum hat Materie nur im Röntgenbereich gestrahlt? Jetzt muss ich erst mal wissen, Röntgenstrahlung. Wie entsteht überhaupt Röntgenstrahlung? Na? Also gibt es zwei Möglichkeiten im Prinzip. Die thermische Röntgenstrahlung und die nicht thermische Röntgenstrahlung. Genau. Also thermische Röntgenstrahlung, wenn Gas sehr heiß gemacht wird. Ja, bei einer Temperatur von 1 Million Grad und höher entsteht Röntgenstrahlung, thermische Röntgenstrahlung. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass Teilchen beschleunigt werden auf sehr hohe Energien, dann strahlen die auch Röntgenstrahlung ab. Die Idee, die die Astronomen hatten, als sie diesen Ausbruch modellierten, also ein Ausbruch im Röntgenbereich, 1992 wahnsinnig hell, Ende des 20. Jahrhunderts ging die Leuchtkraft um einen Faktor 200 runter. Die einzige Idee, die wirklich erfolgreich war, bei der Erklärung dieser Daten war, dass das schwarze Loch in RXJ 1242-11 einen Stern zerrissen hat. Ja, das passiert nämlich auch. Und zwar, das können Sie, fahren Sie einfach an die Nordsee. Gucken Sie sich an, was da passiert. Was passiert da? Ebbe und Flut. Na? Die Sache mit den Gezeiten. Der Mond zieht die Erde so an, wie die Erde den Mond anzieht. Was passiert, wenn ein Stern in die Nähe des sogenannten Gezeitenradius eines schwarzen Lochs kommt? Was passiert mit dem Stern? Nun, im Prinzip genau das Gleiche, was mit der Erde immer passiert. Die Erde wird ja auch regelmäßig von der Gezeitenkraft des Mondes deformiert. Ja, beruhigt sich wieder, wird wieder deformiert. So, wo der Mond steht, da zieht der Mond am Erdkörper, der Erdkörper zieht am Mond. Diese Deformation, die passiert natürlich auch bei einer Gaskugel, wenn sie zu nah an das schwarze Loch kommt. Ich rede hier nicht davon. Moment. Na, ich sehe das, ich kann mir das ja vorstellen. Ich rede hier nicht davon, dass der Stern sozusagen im Schwarzschildradius des schwarzen Loches verschwindet. Also im Horizont. Nee. Sondern er kommt dem schwarzen Loch so nah, dass der Stern sozusagen an seiner Rückseite merkt, also an dem schwarzen Loch zugewandten Seite merkt, da ist Gravitationskraft und auf der anderen Seite nicht. Das heißt, der Stern wird deformiert, wird zu einem Tropfen verarbeitet, so die theoretische Vorstellung, und dabei wird ein Teil des Sternenmaterials quasi in Richtung des schwarzen Loches hineinfallen. Das heißt, wir haben jetzt zwei Teile des Sterns. Der eine Teil des Sterns wird wegfliegen und der andere Teil des Sterns wird auf gebundenen Bahnen um das schwarze Loch herumfliegen. Und was wird denn mit dem Zeug passieren? Nun, genau das Gleiche, was passieren würde, wenn sich eine Gasscheibe bilden würde. Das Material wird heiß und strahlt. Wie heiß wird es? Es wird richtig heiß. Denn die Geschwindigkeiten in der Nähe des Gezeitenradius eines schwarzen Loches sind in der Nähe von 1000 bis 10.000 Kilometer pro Sekunde. Jetzt machen wir mal eine Rechnung. Wie kriegen wir die Temperatur eines Gases? Wir rechnen die thermische Energie, KT, ja, also K ist eine Konstante, brauchen wir nicht weiter zu uns Gedanken zu machen, ist ungefähr gleich der Bewegungsenergie der Teilchen. Bewegungsenergie hat was mit M, also der Masse des Teilchens, und V-Quadrat zu tun. Also der Geschwindigkeit der Teilchen zum Quadrat. Je schneller die sind, umso höher ist die Temperatur. Eine Geschwindigkeit von 1000 Kilometer pro Sekunde entspricht einer Temperatur von 10 hoch 8 Grad. Also 100 Millionen Grad. Und das ist auch in der Tat ein Temperaturbereich, den man gut verstehen kann, wenn man die Röntgendaten, die da aufgenommen worden sind, verstehen will. Jetzt ist es noch viel irrer. Jetzt hängt, was mit einem Stern tatsächlich passiert, wenn er in die Nähe dieses Gezeitenradius kommt, hängt von zwei Sachen ab. Erstens, wie groß ist das schwarze Loch? Zweitens, was ist das für ein Stern? Wenn es ein großes schwarzes Loch ist, dann ist ja sein Schwarzschildradius größer. Und so ein großes schwarzes Loch kann einen Stern insgesamt verschlucken, bevor es den Stern zerrissen hat. Die Gezeitenkräfte sind zwar nicht so stark, aber da der Radius so groß ist, kann der Stern sozusagen flupp verschwinden. Ja. Beim kleinen schwarzen Loch ist es ganz anders. Da ist der Gezeitenradius viel enger. Und wenn dann ein Stern ungefähr an das Zehnfache dieses Gezeitenradius drankommt, spürt er bereits die Gezeitenkraft und wird zerrissen. Das heißt, ein kleines schwarzes Loch, etwas, was so unterhalb von Millionen Sonnenmassen ist, zerreißt Sterne viel stärker als ein großes schwarzes Loch. Wenn der Stern kein Stern mehr ist, sondern eine Sternleiche, wie zum Beispiel ein Neutronenstern oder ein weißer Zwerg, dann kann der insgesamt vom schwarzen Loch aufgenommen werden. Sie kennen diese Bilder von den Astronauten in der Schwerelosigkeit, wenn die einen Tropfen aufnehmen, oder? Weg. Und genauso würde das auch funktionieren beim schwarzen Loch. Der würde also praktisch das Objekt insgesamt komplett auffressen, allerdings ohne großartigen Strahlungsausbruch. Ne? Das heißt, wir haben hier ein wunderbares Beispiel vor uns, wenn man sich überlegt, wie viele 100 Millionen Galaxien, oder wir haben 100 Milliarden Galaxien im Universum, und das haben wir jetzt zum allerersten Mal beobachtet, dass tatsächlich ein schwarzes Loch einen Stern insgesamt komplett zerrissen hat und aufgenommen hat, und dabei konnten wir eben bei einem Objekt, was 700 Millionen Lichtjahre von uns entfernt ist, die Strahlungsleistung aufnehmen, finde ich eine unglaubliche Sache. Und wir haben wirklich Dusel gehabt, denn wir haben eigentlich lange darauf gewartet, dass die schwarzen Löcher uns die Prozesse mal zeigen, die wir schon lange am Schreibtisch ausgerechnet haben.